Aphorismus. Eine nicht verankerte Kultur. Eine Kultur der Loslösung vom Vorgegebenen wird eine sein, welche sich auch nicht zu binden vermögen würde. Sie wird keine andere Kraft entfalten können als die eigene. Doch eine eigene Kraft wird immer bedingt sein durch deren Endlichkeit. Es kann kaum eine Gabe geben, welche in die Ewigkeit hineinreicht. Mögen die Strahlen ihrer Wirkungslinien theoretisch auch ins Ewige hineinwirken, so ändert sich doch der Bezug der Dinge bald wieder und alles Gewesene löscht sich wie zufällig aus. Eine neue Position wird da eingenommen und alle alten Schritte werden durch die Zeit und deren Einwirkung zerstreut. Die Spuren von uns Menschen verlaufen im Sand. In diesem werden sie einmal verwischt sein. Da kann man sich zu Recht bald schon verlieren. So kann ein bedingungsloser Kampf gegen die Mächte des eigenen Schicksals entfacht werden, was die eigentliche Orientierung eines Menschen betrifft. Die Härte eines solchen Kampfes würde da wahrscheinlich nicht mehr gemindert werden, wenn man das Seinige aufgibt. Was einmal verloren geht, das wird danach wirklich verloren sein. Es wäre dann kaum mehr ohne eine größere Anstrengung zu beschaffen. Freiheit führt zu Vielfalt und Entwicklung. Entwicklung ins Nichtige hinein wäre jedoch eher als Verwicklung richtig aufzufassen. Der Mensch zerstreut sich und verliert so die Macht über den Zustand seiner Dinge und dieses Lebens. Das könnte nicht gut geheißen werden. Was wird dem entgegenzurichten sein? Wie kann man es verhindern, dass man einmal alles verlieren wird? Nun, dazu bedarf es wahrscheinlich einer Umkehr, zumindest aber einer wahrhaftigen Einsicht von uns. Was ist eine Sache wert, welche die Freiheit proklamiert, wenn die letztere zu unserem Untergang führt? Wahrscheinlich ist die Freiheit alleine nur in ihrer Einheit mit den anderen demokratischen Prinzipien von uns Menschen richtig aufzufassen und zu verstehen. Geeinigt mit Recht und Brüderlichkeit sowie unterstützt durch die Einsicht der Gleichwertigkeit jener für den Menschen vorgegebenen Dinge, können wir Menschen diese gewiss auffassen, ohne übermäßigen Schaden daran zu nehmen, dass sie bei uns vorgekommen ist. Eine Kultur bloßer Freiheit wird dagegen eine die Dinge verzerrende sein. Ihre Nacktheit und Blöße wird den Menschen kaum zu etwas verhelfen können, dessen er wirklich bedürft hat. Kultur wird darum als ein Gefüge an Dingen, ihre Summe eben zu verstehen sein. Da können wir diese doch auch sogleich dort verankern, wo wir leben und vorkommen. Greifen wir doch einfach diesen Gedanken auf und festigen uns an Wort, Bild, Klang und Schrift, indem wir mit diesen etwas Eigenes gestalten und das eigene Gut aus diesen Werken herauslesen, ja dieses an ihnen erkennen. Ein Mensch, welcher für sich ist, der also alleine nur sich selbst hat, wird dagegen reichlich verloren wirken müssen in einer Welt wider unsrigen und eventuell sogar mit seinem eigentlichen Anliegen versagen. Vielleicht wird er diesen Aspekt aber auch überwinden können und in Gemeinschaft mit anderen Menschen treten. Diese Welt mit ihrer grundlosen Lehre gibt uns ein Gesicht und auch eine eigene Gestalt. Dank dessen sind wir dazu befähigt, etwas Eigentliches zu schöpfen, was uns entspricht. Unser ureigenster Sinn für Wahrnehmung und Betätigung erinnere sich uns mehr und mehr, sobald wir uns damit etwas Eigenem befassen. So sollen wir durch unsere Tätigkeit erstärken. Ohne das würden wir nicht an einer Gemeinschaft partizipieren können und darum auch nicht in diesem Leben vor unserem Schicksal als ein wesentlicher Teil davon bestehen.